Wie schaffe ich es, richtig gute Business-Texte zu schreiben, auch wenn ich das Texten eigentlich gar nicht so mag? Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast Stefanie Heiserowski. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast, dass du hier bist und ein bisschen Zeit mit mir verbringen magst. Im heutigen Interview habe ich die wundervolle Stefanie. Stefanie ist Schreibcoach, Lektorin und Positionierungsprofi. Und ich spreche heute mit ihr darüber, wie man als Selbstständige oder Selbstständiger richtig gute Business-Texte schreiben kann und wie das sogar funktioniert, ohne dass man das Texten jetzt wahnsinnig liebt und gefühlt dafür geboren ist. Denn genauso jemand bin ich. Ich mag das Schreiben nicht unbedingt. Dafür ist die Stimme beispielsweise total mein Medium. Das merkst du ja durch meine Tätigkeit als Podcasterin und Podcast-Coach. Und ich habe super viele neugierige Fragen der Stefanie gestellt und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Stefanie, schön, dass du hier bist im Goldene Zeiten Podcast. Oh, danke liebe Lena für die Einladung. Ich bin auch sehr froh hier zu sein an diesem sonnigen Tag. Ja, es ist wirklich wunderschön draußen. Ich habe ja hier vor meinem Büro ein großes Fenster und da schaue ich auf blauen Himmel. Wunderbar. Und dann auch noch dich zu sehen. Die Zuhörer sehen dich jetzt gerade nicht, aber ich. Und ich freue mich auch total. Das Vorgespräch war schon sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit den drei Einstiegsfragen. Davon ist die erste: Was sind deine wichtigsten Werte, Stefanie? Meine wichtigsten Werte, das kann ich dir total schnell beantworten. Das eine ist Freiheit. Ja, also die Freiheit zu entscheiden, was ich gerne machen möchte, wie ich mein Leben gestalten möchte. Dann Selbstbestimmung, das ist ja sehr eng verknüpft mit Freiheit. Ja, deswegen bin ich auch seit 5 Jahren selbstständig, weil ich die Selbstbestimmung so in dem Maße in meiner Angestellten-Tätigkeit nicht mehr haben oder ausleben konnte. Ja, das war einer der wichtigsten Gründe, überhaupt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und der dritte ist Unabhängigkeit. Also mir ist es total wichtig, unabhängig zu sein, für mich selbst sorgen zu können und ja, einfach mich von anderen nicht abhängig zu machen, sondern eben das umsetzen zu können, was ich mir vornehme, was ich plane im Leben. Das ist mir unheimlich wichtig, diese drei Werte. Ja, finde ich großartig. Da sind unsere Werte tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Und vielleicht sind das auch so die typischen Werte eines Selbstständigen. Ich habe das auch vorher schon auf deiner Website gelesen. Du hast dich 2016 selbstständig gemacht. Was war da so, ohne da jetzt zu lang drauf einzugehen, wir sind ja noch beim Einstieg, aber was gab es da so einen Schlüsselmoment oder so einen entscheidenden Faktor oder hat sich das auch so bei dir mit der Zeit entwickelt? Warum hast du dich selbstständig gemacht? Du warst ja vorher viel in Agenturen tätig und so weiter, hast ganz viel ausprobiert. Wie kam das dann mit der Selbstständigkeit? Also hättest du mich vor 7 Jahren oder auch vor 6 Jahren gefragt, möchtest du dich mal irgendwann selbstständig machen, Stefanie, hätte ich immer gesagt, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Also wenn man lange angestellt ist und vom Studium kommt und dann ne, in Agenturen arbeitet, in Unternehmen arbeitet, wie du es gerade gesagt hast, dann ist es ja sehr komfortabel. Ja, du kriegst jeden Monat dein Geld, egal ob du krank bist oder wie gut oder schlecht du jetzt performst. Du hast einen Kollegenkreis, mit dem du dich gut verstehst. Du hast dieses ganze Agenturumfeld, was auch super ist. Ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, mich selbstständig zu machen. Du ahnst es vielleicht, das ist ja bei ganz vielen Frauen so, bis dann die Kinder kommen. Ja. Also, ne, ich will da auch nicht zu lange drauf rumreiten, aber es war am Ende so, wenn du in einer Agentur arbeitest und auch verantwortlich bist für ein Team und verantwortlich bist für einen Kunden als Hauptansprechpartnerin, ist es unheimlich schwer, Teilzeit zu arbeiten. Und das musste ich machen, als ich dann mein erstes Kind bekommen habe. Und für mich war es wahnsinnig unbefriedigend, eigentlich für alle, sowohl für den Kunden, für mich, für meine Chefs, für mein Team, immer um 3:30 den Stift fallen zu lassen, mit wehenden Fahnen in die Kita zu fahren, um mein Kind als letztes abzuholen. Das hat einfach nicht dem entsprochen, wie ich mir meine Arbeit vorgestellt habe. Ich bin sehr ehrgeizig und ja auch sehr loyal und will einfach einen guten Job machen. Ob es jetzt in der Selbstständigkeit ist, da ist das genauso, oder auch damals, als ich angestellt war. Also ich habe mir ein Bein ausgerissen für meine Kunden und ich habe mir ein Bein ausgerissen für meine Agentur. Und das konnte ich nicht mehr. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich hatte natürlich auch ein schlechtes Gewissen meinem Kind gegenüber, was ich verhältnismäßig spät dadurch abgeholt habe. Die Fahrtwege waren lang und so war irgendwie klar, dieses Modell funktioniert für mich nicht mehr. Und habe aber noch ein bisschen damit gehadert. Ich habe ja schon erzählt, Selbstständigkeit war eigentlich nicht so mein Ding. Und als ich dann mit dem zweiten Kind schwanger war und das ja dann auch ausprobiert habe, wie das ist mit der Teilzeit in der Agentur, war klar, das läuft so nicht. Und habe dann ein Coaching gemacht mit einer, ja, mit einer Frau, die sich spezialisiert hat auf Mütter, die eben nach der Elternzeit wieder in den Job einsteigen und überlegen, was gibt's denn eigentlich für Optionen? Und das war für mich der Gamechanger. Also wir haben überlegt, was will ich eigentlich im Leben? Was sind meine Werte? Ja, da haben wir es wieder. Und da kam halt raus, okay, diese Werte, über die wir ja gerade auch schon gesprochen haben, die kann ich gerade 0,0 in meinem Job, in meinem Angestelltenjob umsetzen. Und dann haben wir überlegt, was kann ich besonders gut, was liegt mir gut, was macht mir richtig viel Spaß. Und dann kam halt raus, okay, das Texten, ja, also ich habe vorher PR gemacht ganz lange. Das Texten macht mir unheimlich viel Spaß. Diesen Bereich möchte ich gerne ausbauen und ich muss das in einem selbstständigen Verhältnis tun. Ja, dieses Modell ist das, was für mich und meine Situation gerade mega gut passt. Und so kam das dann, dass ich ja gekündigt habe und dann in die Selbstständigkeit gegangen bin 2016 und habe seitdem auch nicht bereut. Außer an einzelnen Tagen, aber ich glaube, das haben wir Selbstständigen alle mal. Ja, die Ups and Downs. Weil es läuft ja nie geradlinig, sondern es läuft immer in Wellen. Mal läuft es besser, mal läuft es schlechter. Das ist ja völlig normal. Und ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal wünsche ich mir, wirklich an wenigen Tagen, aber manchmal wünsche ich mir, dass ein Chef zu mir reinkommt und sagt, so Steffi, du machst heute bitte diese drei Dinge, die legst du mir bis 16 Uhr auf den Schreibtisch. Viel Spaß. Und ich mache das und fertig. Dieses jeden Tag sich zu motivieren, sich zu disziplinieren, zu überlegen, was ist heute wichtig, was sollte ich heute tun, was ist das strategisch Richtige für mein Business. Das ist manchmal ermüdend und manchmal wünsche ich es mir leichter, aber das ist nun mal das Gesamtpaket Selbstständigkeit. Da kann ich mir nicht nur die Rosinen rauspicken, sondern das gehört genauso dazu. Dafür haben wir eben all die Freiheiten, über die wir ja schon gesprochen haben. Ja, ist vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes, wenn man so wie du auch einige Zeit angestellt war. Bei mir persönlich war das ja nicht so, sondern ich habe neben der Schule nur mal so einen kleinen Nebenjob beim Bäcker gehabt, aber da war der große Chef auch nicht gar nicht anwesend, den habe ich nie zu Gesicht bekommen. Bei dir in der Agentur war das dann sicher ein bisschen was anderes, dass man da nochmal so diesen Vergleich hat, also den krasseren Vergleich. Ich habe nur den Vergleich, okay, Schule und volle Selbstständigkeit so. Anderen ja. Erfahrungshorizont habe ich nicht wirklich. Aber ich kann deine Gedanken sehr, sehr gut nachvollziehen. Und natürlich an manchen vereinzelten Tagen denkt man sich so, ich studiere jetzt, also in meinem Fall, ich studiere jetzt doch nochmal was und gehe diesen ganz klassischen Weg, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich da spätestens nach 3 Wochen mega unglücklich wäre. Kann ich nachvollziehen. Ja. Vor allem, wenn du jetzt schon drin steckst. Ne? Also ja. Ich habe früher auch immer gedacht, du musst studieren, Bachelor, Master, ne, dich so gut wie möglich ausbilden. Und dann bin ich in die PR-Agentur gegangen, war dann relativ alt im Vergleich zu vielen meiner Kollegen und Kolleginnen und habe dann so gedacht, die dann aber schon eine Stufe über mir waren. Und das hat ganz schön an meinem Ego geknabbert, ja. Weil ich so dachte, das gibt's doch nicht. Ich bin 3-4 Jahre älter als die und die sind schon, weiß ich nicht, Senioren und keine Ahnung, ne, in der Agentur. Und habe dann gedacht, egal wer mich fragt, und das sage ich auch heute noch, ich würde immer sagen, Berufserfahrung machen, in den Job gehen, zählt definitiv mehr als noch ein Master und noch eine Weiterbildung und noch was auch immer, weil am Ende ist das alles sehr, sehr theoretisch und du lernst einfach on the job. Das ist einfach so. Und jeder Job ist so spezifisch, dass du dich gar nicht perfekt ausbilden kannst dafür. Und ich würde immer sagen, geh in den Job, sammel die Berufserfahrung, als dich noch ewig an der Uni rumzudrücken. Das ist die Erfahrung, die ich zumindest in der Agentur gemacht habe. Ja, davon kann ich ganz gut berichten. Ja, gerade in der Selbstständigkeit, was ich da immer ganz gerne sage, meine Kunden haben mich noch nie nach irgendeinem Zertifikat, nach irgendeinem Studium oder Ausbildung gefragt und das unterstreicht das Ganze nochmal ganz schön. Machen wir weiter mit der zweiten Einstiegsfrage, jetzt haben wir schon so viel gequatscht. Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Ein Spaziergang. Definitiv ein Spaziergang. Ich brauche jeden Tag frische Luft. Ich merke das richtig, wenn ich das mal nicht mache, warum auch immer, bin ich am Abend total gefrustet und fühle mich körperlich irgendwie oll. Ich kann es gar nicht so richtig bezeichnen. Ich muss mindestens einmal am Tag irgendwie rausgehen und wenn es 15 Minuten um den Block gehen ist, das habe ich jetzt vor unserem Termin, vor unserem Interview auch gemacht, ich bin einfach einmal raus um den Block, habe die Nase in die Sonne gehalten und habe mich einmal bewegt, habe meine Knochen irgendwie durchgeschüttelt und das ist etwas, was ich definitiv jeden Tag brauche. Ist mir super wichtig. Ja, geht mir ganz genauso. Noch eine Gemeinsamkeit. Sehr schön. Es ist kein Zufall, dass wir aufeinander getroffen sind. Ja, das glaube ich auch. Es gibt keine Zufälle. Nein, das sehe ich genauso. Ja, dritte und letzte Einstiegsfrage. Was war im Rückblick eine ziemlich herausfordernde Zeit in deinem Leben und vor allem, was konntest du daraus im Rückblick mitnehmen? War das vielleicht sogar das, was du vorhin schon erzählt hast, mit dieser Elternzeit, Kinder bekommen, dann ging es nicht Teilzeit und so weiter, dann in die Selbstständigkeit oder gab es da noch was anderes? Ja, das war herausfordernd, aber ich habe ziemlich genau gewusst, das ist der Weg, den ich einschlagen möchte. Da gab es keine Zweifel, da gab es keine Unklarheiten. Für mich war total klar, so wird es jetzt weitergehen. Das hat mich deshalb nicht herausgefordert. Mhm. Was mich eher herausgefordert hat, war, als ich dann das zweite Kind bekommen habe und dann wir als Familie uns neu sortieren mussten und managen mussten und unsere Erstgeborene kam dann in die Trotzphase. Das waren so Momente, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man keine Kinder hat, was Kinder mit einem machen können und wie die einen triggern können und wie die so Seiten in einem hervorholen, die man gar nicht gerne an sich mag, von denen man auch gar nicht wusste, dass die eigentlich in einem existieren. Ja, also das hat mich extrem herausgefordert und damit dann gut umzugehen, trotzdem eine gute Mutter zu sein und nett und wertschätzend und empowernd mit meinen Kindern umzugehen. Und ich habe da lange mit gehadert und habe dann am Ende, du hast gefragt, welches Learning ich daraus gezogen habe, ein ganz, ganz wichtiges oder was daraus entstanden ist, ist, dass ich mich, das war der erste Moment in meinem Leben, in dem ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen, wo ich wirklich angefangen habe, mich und mein Tun und mein Sein wirklich in Frage zu stellen, zu reflektieren, ganz viel zu reflektieren, mich von außen zu beobachten. Und das hätte ich ohne diese Ausnahmesituation, die wir in der Familie hatten, niemals gemacht. Dann hätte ich, wäre ich einfach weiter auf meiner Wolke, weiter, ne, so wie man sich so gemütlich eingerichtet hat in den 20ern, wäre ich darauf weitergeflogen und hätte gar nicht diesen Antrieb gehabt, mich so sehr mit mir und meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Dafür bin ich extrem dankbar. Ja, das glaube ich dir. Da kann ich jetzt leider nicht aus Erfahrung mitreden, weil ich logischerweise meinem Alter geschuldet noch keine Mama bin. Aber ich kann mir das, wenn auch nur vage, aber ich kann es mir vorstellen. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, irgendwann diese Erfahrung auch mal selbst zu machen. Aber sehr, sehr wertvoll, dass du uns da Einblick gewährt hast. Lass uns jetzt mal auf das Thema der Podcast-Folge zu sprechen kommen. Und zwar das Schreiben. Die erste und vielleicht wichtigste Frage vorneweg, die mich ganz brennend interessiert. Denkst du, dass es Menschen gibt, die einfach fürs Schreiben geboren sind? Vielleicht sogar du? Oder bist du der Überzeugung, dass das eigentlich jeder lernen kann und dass es vor allem auch jedem Spaß machen kann? Denn da bin ich tatsächlich so ein bisschen kritisch. Das habe ich ja schon im Vorgespräch erzählt, dass mein Medium irgendwie schon immer meine Stimme war, die Tätigkeit als Podcasterin, als Sprecherin und so weiter. Meine Stimme ist einfach meins und Schreiben finde ich nervig. Ich habe sogar freiwillig Mathe-Abi geschrieben, nur um nicht Deutsch machen zu müssen. So, und deswegen, ja, die Frage an dich, gibt es Menschen, die fürs Schreiben geboren sind oder kann das jeder lernen und kann das auch jedem Spaß machen? Es ist beides. Es ist wirklich beides. Es gibt Menschen, die sind fürs Schreiben geboren und ohne mich jetzt da in den Vordergrund spielen zu wollen, ne, aber Ich bin zum Beispiel zum Schreiben geboren. Also mir ist das schon in der Schule wahnsinnig leicht gefallen. Diktate, Aufsätze, dann später Deutschklausuren. Ich hatte natürlich auch Englisch und Deutsch, Leistungskurs. Ja, also all diese schreibintensiven Fächer fand ich super. An der Uni die Hausarbeiten, die Masterarbeit, die Bachelorarbeit, das ist alles so aus mir rausgeflossen. Solche Menschen gibt es, aber sie sind extrem selten. Den meisten Menschen geht so wie dir, dass sie Schreiben überhaupt nicht mögen, vor allem Schreiben über sich selbst. Wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass du in deinem Business bist und irgendwie dich darstellen möchtest, ob es jetzt in Social Media ist oder ob es auf deiner Webseite ist oder in einem Newsletter ist, du also über dich und deine Tätigkeit schreiben musst, das fällt vielen unheimlich schwer. Und ich sage immer, Schreiben ist kein Hexenwerk, sondern Handwerk. Und mir geht's jetzt nicht darum, dass ich dich, Lena, dazu ausbilde, in der FAZ jetzt die Leitartikel zu schreiben. Ja, da weiß ich nicht, ob das jeder kann. Mit nur, in Anführungszeichen, ein paar Tools und Coaching und so weiter, weiß ich nicht, ohne Talent. Was aber jeder und jede kann, und davon bin ich überzeugt, ist, mit ihrer eigenen persönlichen Schreibstimme über die Themen zu schreiben, die dich, Lena, begeistern. Davon bin ich überzeugt, dass du das kannst und dass man das lernen kann, dass es da Tools gibt. Ich gebe ganz viele Tricks, Tipps, Systeme, Strukturen, in denen sich meine Coaches dann wiederfinden können und dann ganz systematisch Texte aufbauen, strukturieren. Da gibt's Methoden. Wie baue ich einen Text auf? Welche Kriterien gibt es für gute Texte? Und indem ich mit den Menschen das übe und sie auch an kleinen Texten sich ausprobieren können, lernen sie irgendwann, ey, es geht ja doch, wenn ich einmal verstehe, es muss nicht perfekt sein auf den ersten Blick. Es darf ein Rohtext sein, den ich dann im Anschluss überarbeite. Also das ist so einer der Schlüsselsätze, die ich immer sage. Schreiben und Überarbeiten sind zwei verschiedene Phasen, die nacheinander passieren, nicht zugleich. Und indem ich den Menschen erlaube, diesen Perfektionismus mal loszulassen und einfach zu schreiben, wie es ihnen einfach in die Feder sozusagen fließt, passiert ganz viel. Passiert richtig, richtig viel. Und das ist ganz toll zu sehen, was sich dann entwickeln kann, wenn die Menschen einfach mal losschreiben und wenn sie einfach mal machen. Ja, das glaube ich dir. Erstmal wunderschöne Antwort. Und du hast jetzt schon so ein paar Mindset-Dinge angesprochen, wie beispielsweise, hey, es muss nicht perfekt sein, einfach mal anfangen, das Schreiben und das Überarbeiten ist getrennt voneinander. Welche anderen Mindset-Voraussetzungen müssen denn noch da sein, damit sich so jemand wie ich, dem das Schreiben vielleicht nicht so natürlich liegt und der da auch nicht so Bock drauf hat, um da erstmal anzufangen und irgendwie reinzukommen? Gibt es da noch so ein paar andere Tipps und Tricks, die du vielleicht auch deinen Kunden mitgibst? Na, das eine ist auch, dass du dich fragst, warum schreibe ich denn diese Texte? Warum ist es gut, wenn ich meine Texte selber schreibe? Und ich sage, es ist gut, wenn du deine Texte als Selbstständige, als Unternehmerin selber schreibst, damit sie nach dir klingen und nicht die Stimme, die Schreibstimme von Texter XY sind, sondern dass du in deiner eigenen Schreibstimme schreibst und damit automatisch die Menschen anziehst, die sich davon angesprochen fühlen. Und die dann mit dir auf einer Wellenlänge sein werden, automatisch. Also du baust dadurch, dass du so schreibst, wie du bist, wie deine Persönlichkeit gestrickt ist, baust du automatisch einen Filter ein für all diejenigen, die nicht zu dir passen. Super wichtig, ja. So ziehst du dann in deinem Business die Leute an, die ein super Match sind mit dir und deiner Persönlichkeit und deiner Art. Du warst ja auch auf meiner Website. Ich habe eine sehr lockere Art zu schreiben. Und es gibt sicher Menschen, denen gefällt das nicht. Denen ist das nicht konservativ genug oder traditionell genug oder gesetzt genug. Die brauchen mich aber auch nicht anfragen, weil ich bin so, auch in meinen Coachings. Du merkst es ja auch jetzt in unserem Gespräch. Ich bin nicht irgendwie die ruhige kleine Maus, die irgendwie sich so zurückhält, sondern ich bin so, wie ich in meinen Texten, wie man das wahrnimmt, wenn man meine Texte liest. Und das heißt, automatisch kommen auch die Menschen zu mir, die wunderbar zu mir passen. Und deswegen kann ich nur jeden ermutigen, seine Texte selber zu schreiben. Also sich zu fragen, warum schreibe ich denn eigentlich Texte? Ich schreibe die Texte, um die richtigen Leute anzuziehen Und ich schreibe auch die Texte, um was zu erreichen in meinem Business. Ja, das ist ja kein Selbstzweck. Schreiben soll ja kein Selbstzweck sein oder eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme, sondern du möchtest damit ja besondere Ziele erreichen. Und wenn du dir diese Ziele vor Augen führst, dann wird es dir auch leichter fallen, den Anfang zu finden. Ja, ja. Das ist ja so eine Herangehensweise bei ganz vielen Themen, auch wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, vornimmt, jetzt ab dem nächsten Jahr oder ab der nächsten Woche, dem nächsten Monat, was auch immer, gesünder zu leben, mehr Sport zu machen, dann hilft es ja auch total, sich erstmal dieses Warum in Erinnerung zu rufen. Deswegen kann ich das auf das Thema auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Du arbeitest ja neben deiner Tätigkeit als Schreibcoach auch als Lektorin. Und da würde mich brennend interessieren, was sind so die häufigsten Fehler, die Leute bei ihren Texten machen? Da kannst du bestimmt ganz, ganz viel dazu sagen. Also den häufigsten Fehler oder das, was nicht gut, also mir ist es immer wichtig, Texte müssen verständlich sein. Das ist das Allererste. Das, egal was, sie müssen verständlich sein. Das kommt noch vor deiner authentischen Schreibstimme, vor den Inhalten, vor was auch immer. Sie müssen verständlich geschrieben sein, dass die Leute Bock haben, deine Texte zu lesen und sie sofort verstehen, ohne einen Satz fünfmal lesen zu müssen. Das ist für mich das A und O bei jedem Text, der irgendwo steht. Und was ich ganz häufig sehe, ist, dass die Sätze viel zu lang sind. Das ist das Allererste. Das machen fast alle so, bevor sie in meinem Coaching sind, schicken mir die Menschen immer Texte, die sie richtig gut finden von sich und einen, den sie nicht so gut finden. Und dann gucke ich mir die an, bevor wir in die erste Session starten, um dann schon mal zu gucken, ne, wie ist denn so die Schreibe aktuell. Und das, was ich dann häufig sehe oder auch bei Texten, die ich lektoriere, ist eben viel zu lange Sätze, über 3, 4, 5 Zeilen und noch ein Komma und noch ein Komma und noch ein Komma. Und das verlangt von den Leserinnen und Lesern extrem viel. Du setzt nämlich voraus, dass die richtig Bock haben, deinen Text zu lesen, sich richtig viel Zeit nehmen und einen Satz vielleicht auch 3, 4 Mal lesen. Das passiert aber leider nicht in der Realität. Und was dann passiert ist, dass du diese Leser verlierst. Ja, die werden deine Message nicht aufnehmen. Und das wird nicht ins Herz gelangen, wenn sie nicht verstehen, was du ihnen sagst. Also zu lange Sätze ist das Allererste. Und ich sag dann immer, möglichst in Hauptsätzen schreiben. Und ich bin da nicht dogmatisch. Also ein Text ist auch langweilig, wenn das nur Hauptsätze sind. Aber vorrangig Hauptsätze. Und wenn Kommata, dann halt mal 1. Das ist in Ordnung. Ja, aber eben nicht 3, 4, 5. Das ist schon mal die eine Sache. Und wenn du dir vorstellst, dass du pro Satz nur einen Gedanken rüberbringen möchtest, dann hilft dir das schon, automatisch kürzere Sätze zu schreiben. Nicht 5 Gedanken in einen Satz, einen Gedanken pro Satz. Und das macht den Satz erstmal sehr viel verständlicher und kürzer. Das sehe ich und dann sehe ich oft auch Wortwiederholungen. Also, dass immer wieder dieselben Verben, immer wieder dieselben Substantive verwendet werden. Und das macht einen Text halt sehr langweilig. Und was ich auch oft sehe, sind Substantivierungen. Also, dass nicht in einer lebendigen, aktiven Sprache geschrieben wird, sondern so, das Deutsche lädt ja auch dazu ein. Wir können ja Wörter zusammensetzen, wir können ja 5 Substantive aneinander hängen und es ist grammatikalisch korrekt. Aber nur weil das theoretisch möglich ist, heißt das nicht, dass du das auch tun solltest, ja? Also, lange Substantive aus mehreren Teilen oder überhaupt mit ganz vielen Substantiven arbeiten, wo ein Verb viel, viel konkreter wäre und ein Verb ist der aktive Teil des Satzes und das geht auch sofort ins Hirn. Wenn du da mit solchen komischen Substantiven arbeitest, die docken nicht an, die docken einfach nicht an und damit bringst du deine Botschaft nicht rüber. Also das sind so die wichtigsten Sachen, die ich in den Texten sehe. Das ist bei den allermeisten so, bevor wir anfangen, miteinander zu arbeiten. Ja. Erkennst du dich wieder? Das wollte ich gerade sagen. Schön, dass du genau diese Fehler rausgepickt hast, denn bei jedem war so ein innerliches Nicken bei mir. Das bin zu 1000% ich. Sehr schön. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt damit starten möchte oder vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer, dem es da ähnlich geht wie mir, wenn man damit starten will, Texte zu üben und das zu verbessern und so weiter, wo kann man da ansetzen? Also mit was für Texten sollte man üben? Wie sollte man üben? Sollte man überhaupt üben? Wie funktioniert das? Der allerleichteste Einstieg in das Thema ist, du setzt dich jeden Tag hin und machst, es nennt sich Free Writing. Also, ne, manche sagen dazu auch Journaling. Das hat aber nochmal, Journaling ist ja etwas, wo du dich dann hinsetzt und auch zu bestimmten Themen reflektierst und einfach Sachen runterschreibst. Und Free Writing ist absichtslos. Du setzt dich jeden Tag hin, 5 Minuten, 10 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit du hast, und schreibst einfach, entweder mit der Hand oder auch am Rechner, je nachdem, was dir mehr liegt, das kann ja jeder und jede für sich selbst entscheiden, einfach deine Gedanken runter. Ohne Ziel, ohne sich irgendwie zu kasteien, ohne irgendwie besonders schlau klingen zu wollen. Einfach nur ins Schreiben kommen, indem du über irgendwas schreibst. Das hattest du heute zum Frühstück, das hast du heute noch vor, das Wetter ist heute so und so, egal was. Also du schreibst einfach hintereinander weg. Und wenn dir nichts einfällt, schreibst du den Satz von davor einfach nochmal ab. Und es geht einfach darum, seinen Schreibmuskel richtig zu trainieren, indem man einfach ganz frei von der Leber weg das aufschreibt, was einem gerade in den Kopf kommt. Das ist so ein sehr, sehr guter Start, um mal anzufangen, ganz mit vorsichtigen Baby-Steps sich diesem Schreibthema zu nähern, wenn man da Blockaden hat oder wenn es einem damit nicht so gut geht. Ja, verstehe. Sollte man dann dabei auch schon darauf achten, diese Fehler nicht zu machen? Oder geht es da wirklich nur darum, einfach zu schreiben? Und du hast jetzt gerade schon genickt, okay, also dann die Fehler sind da egal. Wie geht es dann weiter? Also wie kommt man dann dahin zu, okay, ich schreibe jetzt wirklich professionelle, authentische, gute Texte? Ja, da wäre der erste Schritt, dass du, so mache ich das in den Coachings, dass ich erstmal gucke, was bist du eigentlich für ein Schreibtyp? Ja, es gibt sehr unterschiedliche Schreibtypen. Es gibt zum Beispiel die Planer, die, bevor sie anfangen, einen Text zu schreiben, ganz lange recherchieren und sich eine ganz genaue Struktur machen und eine Gliederung und wirklich ganz detailliert, und die dann von oben nach unten abarbeiten und so ihre Texte dann schreiben. Dann gibt's die drauf Losschreiber, die ohne Plan, ohne Struktur einfach sich hinsetzen und Sachen aufschreiben und dann danach anfangen zu strukturieren und zu sortieren und zu ergänzen und zu überlegen, wohin geht das Thema jetzt eigentlich? Das ist vorher gar nicht so klar. Und dann gibt's die, die so nach einer Puzzle-Strategie vorgehen. Also die schreiben, die machen sich schon eine grobe Gliederung und dann arbeiten sie so nach dem Lustprinzip. Also worauf habe ich heute Bock in diesem Text? Beispielsweise, der hat 5 Abschnitte, beispielsweise ein Blogtext oder so. Schreibe ich jetzt das, was mich gerade anschreit sozusagen. Darauf habe ich heute Bock, diesen Abschnitt schreibe ich, und dann schreibe ich den ersten Teil und dann schreibe ich die Einleitung und dann schreibe ich den Schluss und dann schreibe ich Teil 2, die sich das so ein bisschen zusammensuchen. Also es ist erstmal sehr wertvoll, sich darüber im Klaren zu werden. Bin ich denn der Planer oder bin ich zum Beispiel der drauf Losschreiber? Das ist so eine ganz wichtige Unterscheidung. Weil wenn du zum Beispiel nicht der Typ bist, der seine Texte en Detail plant, den das eher unter Druck setzt, dann solltest du das akzeptieren und mit der Drauf-Los-Technik einfach arbeiten und sagen, okay, du bist einfach ein Typ, du entwickelst die Ideen und die Struktur für den Text während des Schreibens. Es ist dann aber halt ganz wichtig, sich darin nicht zu verlieren, sondern dann wirklich irgendwann innezuhalten, sich den Text anzugucken und dann zu gucken, okay, welche Struktur kann ich denn diesem Text jetzt geben? So, das ist so eine wichtige Vorüberlegung. Genauso wie du überlegen kannst, welche Schreibumgebung ist denn hilfreich für dich. Das kann die Couch sein, das kann das Café um die Ecke sein, das kann dein Schreibtisch sein, vielleicht brauchst du Musik oder gerade genau das Gegenteil, komplette Ruhe. Da gibt's so viele, oder auch der Zeitpunkt des Schreibens, manche können nachts gut schreiben, manche nur morgens um 8 oder mittags, nachmittags, ne, all diese Dinge rauszufinden, was brauche ich ganz persönlich denn, um gut in meinen Schreibprozess starten zu können. Also sich darüber einfach mal Gedanken zu machen. Und vielleicht kommst du dann irgendwann darauf, komisch, immer wenn ich mich 18 Uhr hinsetze und Text schreibe, wird das nichts. Ja, vielleicht bist du ein Typ, der eher Lerche ist und sowas morgens um 8 machen sollte. Auch das kann schon ganz, ganz viel ändern in deinem Schreiben. Ja, genau. Spannend. Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Ja, ich bin mir gerade unsicher. Alles gut. Voll spannend, dass du da auch so die Dinge erwähnst, die jetzt gar nicht unbedingt zu dem Schreiben an sich gehören, sondern viele Mindset-Sachen, aber auch so von der Umgebung her, also wie funktioniere ich als Person, wann bin ich produktiv und so weiter, dass das da auch alles dazu gehört. Dann würde mich nochmal voll interessieren, was für Arten von Texten, also wo du da unterstützt deine Kunden. Sind es Website-Texte, sind es Blogartikel oder was gibt es überhaupt alles für Textarten und was ist auch im Business-Kontext relevant? Im Business-Kontext relevant ist zuallererst die Webseite, die Texte für die Webseite. Das ist ein ganz, ganz häufiger Case, den ich habe, dass die Menschen zu mir kommen und sagen, sie wollen ihre Webseite entweder komplett neu machen, weil sie noch gar keine haben, oder sie wollen die Texte, die sie jetzt haben, überarbeiten, weil sie ihnen nicht mehr gefallen, weil die vielleicht mal, ist gerade ein aktuelles Beispiel von einer Coachie von mir, die ist Paartherapeutin und hat Texte auf ihrer Seite, die aber gar nicht ihr entsprechen. Sie liest die und merkt, das bin nicht ich. Die hat sie halt einfach gemacht, als sie gestartet ist in die Selbstständigkeit, hat sie das halt alles ausgelagert und merkt jetzt halt, nee, so kann es nicht bleiben. Ich möchte da mehr meine eigene Note reinbringen und die überarbeitet alle Texte. Das ist ein ganz häufiger Case. Dann natürlich alles, was auf Social Media passiert, ja, LinkedIn, Instagram, super wichtig. Dann, falls du ein Newsletter hast, ist das auch eine ganz wichtige Textsorte, die zu den Business-Texten gehört. Und der über mich Seite auf der Webseite zum Beispiel widme ich einen ganz besonderen Fokus, weil diese Seite so super wichtig ist auf deiner Webseite, weil die Menschen einfach so viel über dich lernen und erfahren können und aber auch über sich und das, was du anbietest. Das ist ein ganz wichtiger Text, also eigentlich der wichtigste Text auf deiner Webseite. Neben dem Header, also das, was man als allererstes sieht, wenn man auf die Seite kommt, dass da irgendwie ein netter Satz steht, der zusammenfasst, was du anbietest, für wen und wie du daran gehst, ja, dass du das irgendwie so einen knackigen Satz packst, das ist auch eine super wichtiges Tool, um die Leute direkt am Anfang abzuholen und zu animieren, auf deiner Seite zu bleiben. Ja, super. Okay, also du hast gesagt, über mich Seite, das ist so das Wichtigste, da könnte man dann vielleicht auch mal ansetzen. Ich habe natürlich auch deine über mich Seite angeschaut und die ist wirklich sehr, sehr gut. Also Dankeschön. Ist vielleicht was anderes, als was ich erwartet habe, aber total ansprechend und macht auf jeden Fall Lust, mehr von dir zu erfahren, mehr von deiner Denkweise und von deiner Arbeit zu erfahren. Also du machst da einen sehr, sehr guten Job. Vielen lieben Dank. Super. Vielleicht noch so zum Schluss, liebe Stefanie, wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Was für Angebote hast du für die Zuhörer? Ich bin sehr aktiv auf LinkedIn. Da haben wir beide uns ja auch gefunden. Also da bin ich regelmäßig unterwegs, poste Content, schreibe Tipps, ganz viele, was den Menschen hilft. Ne? Ob es jetzt irgendwie Slideshows sind zum Thema, wie überarbeite ich meinen Text strukturiert, ja, ich habe da so einen 6-Schritte-Plan zum Beispiel entwickelt, der den Menschen super hilft, nicht in diese Überarbeitungsschleife zu geraten. Also ich bin bei LinkedIn ganz aktiv, da könnt ihr mich finden. Ich bin auch bei Instagram, poste da auch Content und bin natürlich auf meiner Webseite und sitze hier in Berlin. Also falls jemand aus Berlin zuhört, ja, ich sage ein herzliches Hallo und Hi. Genau, also das ist, wo ich zu finden bin. Und was ich anbiete, sind eben Schreibcoachings für, ich mache das immer so, dass es eine Art Werkstück gibt zum Schluss. Das können deine Webseitentexte sein, das kann aber auch ein langes White Paper sein, was du deinen Kunden und Kundinnen zur Verfügung stellen möchtest. Das kann aber auch dein LinkedIn-Profil sein, was du komplett neu bestücken möchtest mit einem Infotext, mit einem ansprechenden Profilslogan, Headerfoto und so weiter. Das kann auch irgendwie 3 Blogartikel sein. Also das kann sich der Coachee sozusagen aussuchen und darauf arbeiten wir hin. Und auf dem Weg dahin, es umfasst meist 6 Coaching-Sessions, 1,5 Stunden, wo wir uns zuerst eben diesen Analyseteil machen, worüber wir heute auch schon gesprochen haben. Dieses, ne, welcher Schreibtyp bist du, welche Schreibstimme hast du, welche Schreibprobleme und Blockaden hast du, wie können wir da rangehen, wie sieht deine ganz individuelle Schreibstrategie aus? Also wie kannst du dir das Schreiben so einrichten, dass es für dich funktioniert und du tatsächlich Freude und Spaß daran entwickeln kannst? Ja, wie strukturierst du Texte, wie überarbeitest du Texte, all das ist Teil unseres Schreibcoaching-Prozesses. Und auf dem Weg dahin werden eben auch Texte zur Übung geschrieben. Dazu gibt es von mir immer ein umfangreiches Feedback dann in den Sessions. Und ich habe das bisher immer, immer, immer so erlebt, dass sich die Texte wahnsinnig verändert haben. Vom Beginn bis dann zum Schluss, wo sie dann ihr Werkstück schreiben. Und dazu gibt es auch detailliertes Feedback in mehreren Schleifen. Und ich mache dann auch noch das Schlusslektorat. Lektorat hast du ja auch schon angesprochen, das biete ich auch an. Und so mache ich das dann auch für diese Ergebnisse der Coaches, dass sie da von mir dann auch nochmal ein professionelles Lektorat bekommen und der Text dann sozusagen fertig ist und sie dann Haken ranmachen können. Und das kann auch die ganze Webseite sein. Ja, also da scheue ich mich nicht davor. Das ist ein Angebot, dann Lektorat. Und ich bin ja eben nicht nur Texterin oder Lektorin, darüber haben wir schon gesprochen. Ich komme aus der PR, ich habe Wirtschaftskommunikation studiert. Ich kenne mich mit Marken und Kommunikation super aus. Das heißt, was ich auch anbiete, sind Positionierungscoachings. Ich habe das ganz, ganz oft den Fall, dass Selbstständige oder Freelancer zu mir kommen, die sagen, die wollen eine neue Webseite, brauchen dafür Texte, würden die gerne selber schreiben, was ich grundsätzlich immer mega, mega gut finde, weil das eben die eigene Schreibstimme ist, weil du das lernst für dein gesamtes Business. Du wirst immer wieder Texte schreiben. Ob es ein Newsletter ist, Social Media, wo auch immer, du wirst immer wieder Texte schreiben müssen, dürfen, das darfst du jetzt ne, sehen, wie du möchtest. Und deswegen finde ich das total sinnvoll, wenn man sich damit einmal beschäftigt, einmal weiß, wie mache ich das eigentlich ordentlich und richtig. Und genau, worauf wollte ich jetzt hinaus? Auf dein Angebot. Ja, auf mein Angebot. Positionierung, dankeschön, dankeschön. Ich verliere mich dann so in diesem Schreibcoaching. Genau, also es ist so, dass oft die Menschen zu mir kommen und sagen, sie möchten jetzt zum Beispiel ihre Webseite neu betexten oder überhaupt eine Webseite machen. Und dann lernen wir uns kennen und dann frage ich nach, weißt du denn überhaupt, was dein Angebot konkret ist und wofür stehst du eigentlich und wie hebst du dich eigentlich von den vielen anderen Coaches beispielsweise da draußen ab? Und dann ist großes Fragezeichen. Und dann lagern wir meist ein Positionierungscoaching davor. Das heißt, wir gucken uns dann eben an, wer ist die Zielgruppe? Was ist eigentlich mein Purpose, meine Vision, meine Werte? Wie kann ich mein Angebot so beschreiben, dass es irgendwie andockt im Herzen? Also was sind die emotionalen Mehrwerte, die mein Angebot stiftet? Ja, ist es Ruhe? Ist es Sicherheit? Ist es was auch immer? Das erarbeiten wir zusammen. Wir gucken uns auch den Wettbewerb an, um zu schauen, wie kann ich mich denn da abheben? Wo ist meine Nische? Und wie kann ich die kommunikativ verpacken? All das machen wir, um dann ins Schreiben zu gehen. Weil dann ist klar, ich bin die und die, ich biete das an für diese Menschen, ich mache das anders und zwar so und so als der Wettbewerb, das sind meine USPs. Dann weiß ich auch, wie baue ich meine Webseite auf und dann geht es ins Schreibcoaching. Das ist ein ganz, ganz häufiger Fall. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank, Stefanie, für die tollen Antworten auf meine neugierigen Fragen und natürlich auch, dass du uns nochmal von deinem Angebot erzählt hast. Und ja, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Oh, das wünsche ich dir auch, Lena. It was me a pleasure.